Gasse, blutige Schere, klaffende Wunde, Rasenkraft, die Wunde, die alle falschen, tiefe Bisse von Bullen und Jim. Heute wird Rabatz gemacht, wir machen heute Straßenschlacht. Heute wird Rabatz gemacht, wir machen heute Straßenschlacht. Naja! Kampf ist heute angesagt, brennende Autos, mein kleiner Berlin. Straßenkampf, alles andere ist abgesagt, kaputte Läden, dummes Ziel und Scheinfliegen. Straßenkampf ist ein Riesenspaß, Bodies liegen, Straßen brennen, Straßenkampf. Schwimmel und CS-Gas, grünes Kind, Banksirene. Heute wird Rabatz gemacht, wir machen heute Straßenschlacht. Heute wird Rabatz gemacht, wir machen heute Straßenschlacht. Oh yeah! Wir machen heute Straßenschlacht. Heute wird Rabatz gemacht. Wir machen heute